Alles hat seine Grenzen, fuhr Luschin hochmütig fort. Eine ökonomische Idee ist noch lange keine Aufforderung zum Mord. Und wenn man nur annimmt, es ist doch wahr, unterbrach ihn von neuem Raskolnikow mit vor Wut bebender Stimme, aus der man die Freude am Beleidigen heraushörte. Es ist doch wahr, dass sie ihrer Braut gesagt haben, in derselben Stunde, als sie ihr Ja-Wort erhielten, sie freuten sich am meisten darüber, dass sie bettelarm sei, weil es vorteilhafter sei, eine bettelarme Frau zu heiraten, um später über sie zu herrschen und ihr vorhalten zu können, dass sie ihr Wohltäter seien. Mein Herr, rief Luschin böse und gereizt aus, wurde dabei puterrot und konfus. Mein Herr, so meine Worte zu entstellen. Entschuldigen Sie, aber ich muss Ihnen sagen, dass die Gerüchte, die zu Ihnen gedrungen sind, oder besser gesagt, die Ihnen zugetragen worden sind, auch nicht den Schatten eines vernünftigen Grundes haben. Und ich vermute, mit einem Wort, dieser Giftpfeil, mit einem Wort, Ihre Frau Mutter, sie erschien mir auch ohne dies bei allen ihren übrigen ausgezeichneten Eigenschaften in ihrer Auffassung ein wenig exaltiert und romantisch angehaucht. Aber es lag doch 1000 Meilen fern von mir vorauszusetzen, dass sie die Sache in solch einer von der Fantasie verunstalteten Weise auffassen und auslegen würde. Und schließlich... »Wissen Sie was?« rief Raskolnikow, erhob den Kopf vom Kissen, setzte sich auf und sah ihn mit durchdringendem, funkelndem Blick an. »Wissen Sie was?« »Was denn?« Luschin hielt inne und wartete mit gekränkter und herausfordernder Miene. Das Schweigen dauerte einige Sekunden. »Wenn Sie es noch einmal, ein einziges Mal wagen, auch nur mit einem Wort, meine Mutter zu erwähnen, werfe ich Sie hinaus, die Treppe hinunter!« »Was hast du?« rief Rasumichin aus. »Aha, so ist die Sache!« Luschin erbleichte und biss sich auf die Lippen. »Hören Sie, mein Herr«, begann er stockend und sich mit aller Kraft beherrschend, aber dennoch schnaufend. »Ich habe schon vorhin beim ersten Schritt Ihre Feindseligkeit durchschaut, aber ich blieb absichtlich hier, um noch mehr zu erfahren. Vieles konnte ich einem Kranken und Verwandten zugute halten. Jetzt aber, Ihnen, niemals!« »Ich bin nicht krank«, schrie ihn Raskolnikow an. »Umso schlimmer! Scheren Sie sich zum Teufel!«